Ach, was muss man oft vom bösen Nazis hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Stahlgewitter hießen. Endlich sind wir wieder da und wir kommen gleich zur Sache. Hass ist unser Amt und unsere Tugend ist Rache. Von alle Schlimmblauen, wir sind umsetzen. Jetzt gibt es wieder was Neues. Eine neue Runde im Verfolgungswahn. Alarm, Schub und Rot, Freideck-Alarm. Faltet eure Sammes und schreit in unsere Tat. Lasst ihn rollen, den Behörden am Rad. Und vergesst nicht, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Andere Probleme scheint er hier wohl nicht zu geben. Für kleingeistige Büttel wird das bitter. Jetzt ist hier raus die neue Stahlgewitter. Für durchgeknallte Staatsanwälte wird das bitter. Jetzt ist sie raus, die neue Stahlgewitter. Die BPJM wartet auch schon jeden Tag auf den neuen Initiierungsantrag. Alle sind dabei und fallen im Bunde. Der Kampf gegen rechts zählt jede Sekunde. Unsere Konzerte müsst ihr unbedingt weiden. Schwitzt die Städte vor den Glatzen und Scheide. Eure Knüppelkarre lässt nicht lange auf sich warten. Mit Wasserwerfern und mit Tränengasgranaten. In eurer Stadt spielt heute Stahlgewitter. Für Polizeipräsidenten wird das bitter. In eurer Stadt spielt heute Stahlgewitter. Was war denn das in Döbeln, ihr bekloppten kranke Hirne? Komm, spielen wir mal in Sachsen, kommt ihr bitte Abrissbirne. Ihr habt euch schön blamiert, der alte Spruch hat noch Gewicht. Wenn auch unsere Mauern brechen, unsere Herzen brechen nicht. Die Medien werden weiter fleißig hetzen, mit dem Ruf nach schärferen Gesetzen. Wieder neuer Stoff für die Gerichte und die schönen Verfassungsschutzberichte an die Tintenritter von der Zeitschriftenpresse. Fordert meine Regelungsprozesse an die Scheißausfliegen vom örtlichen Kurier. Schreibt doch, was ihr wollt, jetzt ist hier. Für die beschissene Journalie wird das bitter. Jetzt ist hier raus die neue Stahlgewitter. Für das verlobte Zeckenpack wird's wieder bitter. Jetzt ist hier raus die neue Stahlgewitter. Auch für die Knoblauchvogelscheuche wird es bitter. Jetzt ist hier raus die neue Stahlgewitter. Ja, für die Gutmenschen-Mafia wird das bitter. Jetzt ist sie raus, die neue Stahlgewitter. Jetzt ist sie raus, die neue Stahlgewitter. Ewiger Wald. Ewiges Volk. Es lebt der Baum wie du und ich. Er strebt zum Raum wie du und ich. Sein Stirb und Werde webt die Zeit. Volk steht wie Wald in Ewigkeit. We'll be right back. Kriege nur aus Habgier, Mist, Kunst, Hass und Neid. Und auch noch heute heucheln sie, sie hätten uns befreit. Die letzte Reichsregierung, völkerrechtswidrig in Haft. Unsere Elite massakriert, die Feinde hatten es geschafft. Die deutschen Vogel frei, die Fremdmächte führten Regie. Totale Umerziehung hieß ab jetzt die Strategie. Ein vorrangiges Grundgesetz, Kappas Geschenk, es gilt noch jetzt. Von den Besatzern, die bis heute nicht gehen, war dieser Staat schon jemals souverän. Ist und bleibt das deutsche Reich Germania. Wird langsam Zeit, dass sie es kapiert. Das Reich hat nie kapituliert. Trotz Raub und Raub, Vertreibung und Mord, besteht in alten Grenzen fort. Deutsch jedes Haus, Deutsch jeder Ort. Das Reich besteht noch immer fort. Beziehungsplänen für uns bereits im Arschgepäck. Und heute sehen wir die Früchte all dieser ganzen Dreck. So machen sie das Reich handlungsunfähig und zunichte. 145 schreibt jetzt der Sieger die Geschichte. Kriegsschuldige hat man uns seitdem gelehrt. Doch freie Selbstbestimmung wurde uns verwehrt. Der Tag muss kommen und wir wollen ihn noch erleben, wo freie Deutsche sich eine Verfassung geben. Lass uns durch die Straße schallen, die Fremdherrschaft muss endlich fallen. Lass uns durch die Gassen hallen, sie sind nur Knechte und Vasallen. Nie mehr, nee, ist uns egal und völlig gleich, denn unsere Heimat ist das Deutsche Reich. Die Republik ist uns egal, vollkommen gleich, denn unser Auftrag ist und bleibt das deutsche Reich Germania. Wird langsam Zeit, dass sie es kapiert. Das Reich hat nie kapituliert. Trotz Raub und Raub, Vertreibung und Mord, besteht in alten Grenzen fort. Deutsch jedes Haus, Deutsch jeder Ort. Das Reich besteht noch immer fort. Ich bin kaum Ulrich von Rutten. Ich hab das deutsche Reich. Die Zeit ist reif für uns und unser deutsches Reich, denn Dunkelheit beherrscht uns hier schon viel zu lang. Tod den Tyrann. Die Zeit ist reif für unsere Heimat, unser Reich, denn Dunkelheit beherrscht uns hier schon viel zu lang. Schon viel zu lang. Die Zeit ist reif für uns und unser deutsches Reich, denn Dunkelheit beherrscht uns hier schon viel zu lang. Tod den Tyrann. Die Zeit ist reif für unsere Heimat, unser Reich, denn Dunkelheit beherrscht uns hier schon viel zu lang. Ein Volk, ein Reich. sich nicht erstmals in Deutschland nach 1945 das, was so viele gerne als Wort benutzen, eine Enttabuisierung deutlich gemacht? Dass Leute endlich das sagen, was sie denken. Und das auch noch begründen, es darf doch kein Schweigegebot in Deutschland geben. Man muss doch über alles sprechen können. Warum soll man denn nicht sagen können, was man von Ausländern hält? Oder was man schon immer über Juden gedacht hat? Oder über Fremde? Sager sind völlig abgehoben. Sie verfolgen uns, während sie alles Fremde loben. Die Politkriminellen in den Wohlstandsghettos abgelenkt vom Volk entfernt. Ihre utopischen Ziele alle satt gescheitert, doch sie haben nichts gelernt. Sie haben uns nur gepredigt, wie schön Multikulti ist. Und jeder, der es bezweifelt, ist natürlich ein Rassist. Sie selber sind die Leute, die sich ständig feingeducken, die Deserteure ehren und auf Ritterkreuzträger spucken. Das System hat keine Fehler, ich sag dir, wie es ist, weil das Scheißsystem das Welt der größte Fehler ist. Ihr ganze Abschaum kann sich weiter ungehemmt austoben, denn in der Gülle schwimmt die größte Scheiße immer oben. Die Herrschaft der Minderwertigen, alles verfällt. Missgeburt, Plutokratie, Hure der freien Welt. Für die Posten das Beste, für den Pöbel bleiben Reste, das ist alles so gewollt. Es herrschen Zeitgeistknechte, Alliierte, Sonderräte und sie stehen im fremden Sold. Im Geist der Oberziehung, im Geist der Frankfurter Schule. Randgruppe in Politik für Junkies, Lesben und für Schwule. Und wer bevor es Maul aufmacht, schon eine Lüge spricht. Wer alle Grenzen öffnet, der ist selber nicht ganz dicht. Das System hat keine Fehler, ich sag dir, wie es ist, weil das Scheißsystem das Welt der größte Fehler ist. Das Niederste und Kranke hat man auf den Thron gehoben, denn in der Gülle schwimmt die größte Scheiße immer oben. Stein gewesen. Und jeden Tag kannst du es lesen. Doch alle werden sich schön dabei gewesen. Bei allem Dreck, der in der Zeitung steht, könnte man meinen, Gott auf Erden lebt. Bei allem Dreck, der über den Sender geht, könnte man meinen, Gott auf Erden lebt, lebt, lebt. Was wären die ohne ihn, was würde ihnen bleiben? Ja, was sollen sie wohl senden, über was noch schreiben? Ein Millionengeschäft mit ihm, obwohl sie ihn hassen, denn sein Name ist Garant für ihre vollen Kassen. Die von ihm leben, verfluchen ihn, doch damals hätten sie laut mitgeschrien. Die von ihm leben, sie verfluchen ihn, doch alle hätten sie laut mitgeschrien. Bei allem Dreck, der in der Zeitung steht, könnte man meinen, Adolf Hitler lebt. Bei allem Dreck, der über den Sender geht, könnte man meinen, Adolf Hitler lebt. Ihre Spielblätter wird schon bald kein Mensch mehr kennen, aber seinen Namen wird man noch in tausend Jahren nennen. Und dann geht es noch den Vogel, den wollen wir nicht vergessen. Er hat die Weisheit über Adolf von den Löffeln gefräst. Geschichtsmanipulation, sein gut bezahlter Job und sein benannter Experte namens Guido Knopf. Ein Video zittert deine morschen Knochen. Du wärst ihm damals in den Arsch gekrochen. Vom Kuchen willst du heute den größten Bissen. Doch als Erster hättest du den Arbeiter aufgerissen. Bei allem Dreck, der in den Büchern steht, könnte man meinen, Adolf Hitler lebt. Bei allem Dreck, der über den Sender geht, könnte man meinen, Adolf Hitler lebt, lebt, lebt. Schweigend parieren und zahlen auf ewig all sie Sachsen. akzeptiert, seht, wie sie sich genüsslich selber kasteien und wie lange landen nach der Knute schreien. Deshalb ist die Politmode in diesem Land auf die Narrenkappe und das Büßergewahr. Willkommen in Tätervollzählen, willkommen in Absurdistan, willkommen in Multikulturbia. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland seit 3000 Jahren. In Tätervollzählen, willkommen in Absurdistan, willkommen in Multikulturbia. Am Pranger der ewigen Schuld im Betroffenen als sich selber und preisen den Kult der Ersatzreligion von alleiniger Schuld. Die ganze Nation ist und bleibt angeklagt, bis nach ihnen geht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und in ihrer hündischen Unterwürfigkeit sollen wir das Tätervolk sein für alle Zeit. Sondergesetzen und eiserner Faust bestrafen sie dich, wenn du nicht dran glaubst. Mit Sondergesetzen und eiserner Faust bestrafen sie dich, wenn du sie durchschaust. Willkommen in Tätervollzählen, willkommen in Absurdistan, willkommen in Multikultur. Deutschland seit 3000 Jahren in Tätervollzählen. Willkommen in Absurdistan, willkommen in Multikulturbia. Sie rutschen auf Knien im Dauerbetroffen als Programme und Versprechungen sind längst schon einerlei. Denn die scheinbar so große Auswahl ist derselbe Einheitsbrei. Die Kontonummern sind das Einzige, worin sie sich noch unterscheiden. Nichts wird sich ändern, noch nicht viel passieren, solange sie am Ruder bleiben. Auf des Volkes Kosten wie die fetten Mahnen nutzen sie den Staat auf des Bedienungsladen. Denn wer Noten liebt, wer macht Musik, wer Banknoten liebt, macht Politik. Ob schwarz ob rot, ob gelb ob grün, untergang Deutschlands Ruin. Ob schwarz ob rot, ob gelb ob grün, untergang Deutschlands Ruin. Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Vor jeder Wahl dieselben hohlen Phrasen, eintöniges Blabla. Und du kannst dich entscheiden zwischen Typhus oder Cholera. Was sie versprengen, singt alles, wird neue Skandale hageln. Und an das Kreuz, was du gemacht hast, werden sie dich danach nageln. Auf der hohen Bank, in eines Volkes schwört, auf die andere Gebank ist, wo sie hingehören. Im Sumpf der Korruption, der Spiegelrepublik, ist das Kapital die Muttermilch der Politik. Ob schwarz, ob rot, ob gelb, ob grün, Untergang Deutschlands Ruin. Ob schwarz, ob rot, ob gelb, ob grün, Untergang Deutschlands Ruin. Halunken, Heuchler und Ja-Sager, Notmäuser, Dauerversager, Möglinge und Karrieristen, farblose Opportunisten. Osterhasen! daran, dass du nur selbst dich selbst ermordet hast. Du glaubst am 8. Mai von unserer Befreiung statt. Du glaubst, wir Deutsche haben zwei Weltkriege allein entfacht. Und ich glaub die Geschichten aus tausend und einer Nacht. Unsere Vergangenheit ist ja so furchtbar schlimm. Und ich glaub an die schönen Märchen der Gebrüder Grimm. Hat Al-Qaida zugeschlagen. Und deshalb glaubst du, müssen wir nun Terroristen jagen. Du glaubst, der böse Saddam hat Atomwaffen besessen. Und den Iran glaubst du, will nun erneut die Welt erpressen. Du glaubst, dort herrscht ein Irrer, ein verrücktes Ungeheuer. Und ich glaub an Baron Münchhausen, tolle Abenteuer. Multikulti und du glaubst an offene Grenzen. Und natürlich glaubst du auch, das hätte niemals Konsequenzen. Doch eines Tages musst du dich entscheiden. Willst du mit der Lüge leben oder sie vertreiben? Willst du deine Seele und den Geist befreien? Oder willst du lebenslänglich bei der Sklave sein? Ey, es kommt die Zeit, da musst du dich entscheiden. Willst du Multikulti oder Deutscher bleiben? Und dieser Tag ist nicht mehr allzu fern. Willst du mal wieder beides wollen oder willst du nicht werden? Ein Wenn und Aber wird an mich ergeben. Es geht nur noch nach dem Überleben. Doch eines Tages musst du dich entscheiden. Willst du mit der Lüge leben oder sie vertreiben? Willst du Multikulti oder Deutscher bleiben? Es kommt die Zeit, es kommt die Zeit, es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit, es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit. Singt von Freiheit, doch der wilde Vogel fliegt und noch niemals.

damit ein jeder Schwachkopf ständig nur dem Geld nachjagt. Denn nur mit dem ganzen Krempel ist man heute hin. Und die Millionen minus Seelen sehen das als Lebenssinn. Herdentiere folgen blind, Konsum, Kommerz und Spaß. Und wer der Herde hinterherläuft, frisst nur Scheiße, nicht das Gras. Sei du selbst, leb nicht verkehrt, die hat zwar alles einen Preis und nichts davon am Wert. Sei du selbst, leb nicht verkehrt, die hat zwar alles einen Preis und nichts davon am Wert. Es reicht, wenn du eines weißt, Ideale haben keinen Preis. Eine Meinung dafür Statussymbole. Und was Mode ist, bestimmen deine künstlichen Idole. Der Geist im Geld erstickt, damit du nicht mehr denken musst. Übersättigt, überproduziert, alles im Überfluss. Herdentiere folgen blind, Konsum, Kommerz und Spaß. Auch wer der Herde hinterherläuft, frisst nur Scheiße, nicht das Gras. Sei du selbst, leb nicht verkehrt, die hat zwar alles einen Preis und nichts davon am Wert. Sei du selbst, leb nicht verkehrt, die hat zwar alles einen Preis und nichts davon am Wert. Es reicht, wenn du eines weißt, Ideale haben keinen Preis. Die schwarze Sonne. Es ist und bleibt die reifste Wonne. Im Herzen scheint die schwarze Sonne. Es ist und bleibt die reifste Wonne. Im Herzen scheint die schwarze Sonne. We'll be right back. denkt man zu tausend, denn die tausend Länder für uns. Nur für uns. Im letzten Jahr hat man Kreuz schlicht und klein. Liegen sie stumm in langen Reihen. Für uns. Nur für uns. Das Meer, vergaben sie Freude, ihr Leben her. Für uns, nur für uns. Sie opferten Zukunft und Jugendglück. Sie kehrten nie wieder zu Heimat zurück. Für uns, nur für uns. bestimmt für jedes deutsche Ohr. Da ihr es jetzt hört und euch endlich hergekommen, versucht es nur und regt euch jetzt empor.